Ja, wir waren schon alle überrascht. Der Film hatte ja seine Weltpremiere in Cannes und wir saßen da alle da und mussten uns doch auch erstmal ein bisschen an den Anblick gewöhnen. Also, weil man sieht das ja doch nicht so häufig im Kino. Und er erzählt einfach von Homosexualität, also davon, wie schwule Männer ihr Begehren ausleben. Und das macht er in aller und schöner Selbstverständlichkeit. Also der Film, es gibt nur einen einzigen Schauplatz, das ist ein See. Und die Handlung erstreckt sich auch nur während weniger Tage. Also es ist schöner Sommer, man sieht die Männer eben immer so am späteren Nachmittag vorfahren. Sie ziehen sich aus, liegen sich nackt in die Sonne, sie beäugen sich natürlich gegen. Gegenseitig. Dann fangen sie an zu flirten und nicht selten verschwinden sie eben hinten in dem Busch und haben Sex. Und dann wird nichts mehr gezeigt? Doch, der Film geht natürlich mit in den Busch rein und alles, man sieht die Erektion, man sieht die verschiedenen Stellungswechsel. Also es ist ein pornografischer Film, aber trotzdem fühlt man sich nie als Voyeur, weil der Kameramann eben nichts Voyeuristisches hat, sondern weil es einfach darum geht, das Leben in einer Klappe, den Alltag zu zeigen. Und es gibt dann auch eine kleine Geschichte. Also man lernt Frank kennen, das ist ein junger Mann, der setzt sich gerne zu Henri, der ist schon ein bisschen älter, ein bisschen dicker, kriegt deshalb eigentlich auch keinen mehr ab. Es geht natürlich auch um die Konkurrenz, um schöne Männerkörper. Aber die beiden unterhalten sich über das Leben, über ihre Arbeitslosigkeit, was sie noch für Pläne haben. Und Frank verliebt sich derweil aber in Michelle. Und Michelle ist eben wieder so ein junger, gut aussehender Mensch. Und er sieht so ein bisschen aus wie Tom Selleck. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Arthouse-Kino mit, ja, so mit pornografischen Bildern arbeitet. Vielleicht fühlt sich jemand erinnert an Patrice Giraud's in Timothy. Wäre der Film auch anders möglich gewesen? Also mit beispielsweise Badehosen und dann eben nicht in den Busch gehen? Ich glaube, das wäre dann einfach ein verklemmter Film gewesen. Also das wäre nicht gegangen. Und ich meine, wenn wir an Intimacy denken, wir brauchten ja auch die Intimität, die Körperlichkeit des Paares, um dann hinterher zu verstehen, was der Sex auch mit ihnen gemacht hat, wie sie der Sex die Leben verändert hat. Und genauso wird der Sex hier eben auch Teil der Erzählung. Und es geht dann auch noch um ein bedrohliches Begehren. Also es passiert ein Mord, auch wenn es das Begehren bedrohlicher wird. Die ganze Zeit bleiben die pornografischen Bilder eben Teil der Erzählung und sie sind eben keine Sensation. Sie wollen nicht provozieren und man gewöhnt sich einfach daran. Das hat dann einfach eine schöne Selbstverständlichkeit. Der Fremde am See von Alain Giraudy ab morgen in den deutschen Kinos zu sehen, ebenso wie der Film von Georg Maas, Zwei Leben, Holocaust und Stasi, das sind ja so die Themen, die angesagt sind, wenn man als deutscher Film für den Oscar nominiert werden will. In Zwei Leben werden dann sogar die beiden düsteren Kapitel der deutschen Vergangenheit zusammengebracht anhand des Schicksals der sogenannten Lebensbornkinder. Wie schlägt der Film diese Kapitel auf, diese beiden? Ja, also der Film spielt Anfang 1990. Ne? Wir lernen Katrine kennen. Das ist eine Deutsche, die lebt in Norwegen, glückliches Leben, ist erfolgreich im Beruf, glücklich verheiratet, hat eine nette Familie, Tochter ist auch gerade schwanger geworden. Und dann steht eines Tages ein Anwalt vor ihrer Tür und er möchte eben den Fall der sogenannten Lebensbornkinder wieder aufrollen. Und das waren ja die Kinder, die von deutschen Soldaten in den besetzten Ländern gezeugt wurden, also hier mit einer norwegischen Mutter. Und die Nazis dann aber verschleppt haben, um die Geburtenrate arischer Kinder zu erhöhen, also um in dem Nazi-Jargon zu bleiben. Und weiter ist es dann so gegangen, dass es gab eben auch ein paar von diesen Lebensborn-Kinderheimen in der DDR und in der DDR, die Stasi haben nachher diese Biografien verbogen und unter dem Deckmantel, ein Lebensbornkind zu sein, eben Agenten und Agentinnen in das Ausland geschmuggelt. Und jetzt ist hier eben die große Frage, ob Katrine vielleicht eine Agentin ist oder ob sie doch ein Lebensbornkind ist. Und der Film verknüpft sozusagen zwei Genres, ist einmal eine Familientragödie und gleichzeitig ein Spionage-Thriller. Und wie er das verknüpft, das ist schon ganz gut und spannend und auch sehr professionell gemacht. Aber wird er auch dem Stoff gerecht? Ja, das ist dann die große Frage. Also er bebildert viele Informationen. Also man kriegt die ganzen Fakten geliefert. Man sieht auch, wie Katrine, also ihre Biografie mit den großen Zeitläuften verflochten ist. Aber trotzdem frage ich mich, ob die richtigen oder die wichtigen Dinge auch wirklich hinter genug gefragt werden. Also man kriegt dann mit, dass sie eine Agentin ist. Aber wie lebt man denn damit, wenn man eben einer Frau vorgespielt hat, die Tochter zu sein? Oder wenn man einen Mann vorher ausspioniert hat, bevor man ihn geheiratet hat? Also die Frage ihrer Schuld und Mittäterschaft, die wird für meines Erachtens zu sehr für die äußere Action eben drangegeben. Also die Ereignisse überstürzen sich, aber die inneren Konflikte werden mir eigentlich nicht genug hinterfragt. Mhm.